Scharen zum Fußball gehen. Sie singen und sie grölen den Schlachtruf ihrer Vereine. Doch nur einer ist der Beste, der Club der schnellsten Kickerbeine. Cottbus! Hört man den Mob laut schreien, wenn wir in unserer Kurve stehen. Dann fällt dann das Tor, sieht man die Cottbusser nicht umsonst in die Knie gehen. Wir singen.